Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Christoph Avignon. Und herzlich willkommen wieder mal oder endlich mal wieder zu einer neuen Folge des Dialekten-Podcasts. Ich wollte ja schon letzten Dienstag was machen, aber das hat nicht so geklappt. Entschuldigung, ich mache mal die Heizung aus. Es ist saukalt hier. Also das hat nicht geklappt, denn mein Computer war wieder mal tot. Und zwar nicht mein alter, neuer oder was weiß ich was für einen Computer, auf jeden Fall seit ein paar, Monaten, auf jeden Fall seit einiger Zeit gehen alle meine Computer zugrunde, genau, das ist das Wort. Und ich musste mir einen neuen Computer besorgen und das hat ein bisschen gedauert, denn ich wusste ja nicht, was für einen Computer ich mir holen will. Insbesondere, was für einen Computer ich mir holen kann. Also, jetzt bin ich super glücklich, denn ich habe einen uralten PC vor mir sitzen. Ihr hört ihn auch vielleicht, denn irgendwie macht er Geräusche, so als wäre ein Föhn an. Und außerdem habe ich ein nagelneues MacBook bekommen, beziehungsweise ein altes, aber nagelneues, nie benutztes MacBook, das 2009, also letztes Jahr, erschienen ist. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei MacLine. Das ist der Macintosh-Lieferant hier in Bosnien, beziehungsweise im Balkan, der mir dieses MacBook gesponsert hat. Also Dankeschön, liebes MacLine. Naja, was ist so einiges passiert? Ich war auf Trüffeljagd, ich war auf Steinpilzjagd. Beides war sehr erfolgreich, muss ich sagen. Was war noch? Ich arbeite sau viel, ich schlafe kaum. Noch was anderes? Genau, einfach mal drauf losreden, war ja so die, wie kann man das sagen? Naja, einfach mal drauf losreden, die Parole, die Initiative der letzten Podcast-Sendung. Und ich wollte noch ein kleines bisschen mehr als das. Und zwar, ich wollte über verschiedene Wörter reden. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, die Liebe oder sagen wir mal, Wut. Sagen wir mal Glück, sagen wir mal, irgendeine andere Emotion. Satt, also Wohlbefinden, nicht nur Emotion. Durstig, betrunken. Wie fühlt man sich in diesen Situationen und insbesondere, wie denkt man drüber nach hinterher? Insbesondere diese großen Emotionen wie Liebe, da sein, Verständnis haben, sich entschuldigen und sowas. Also, wie denkt man eigentlich drüber nach? Hinterher, nachdem es nicht mehr da ist. Ich zum Beispiel war verliebt mindestens 4-5 Mal oder so. Oh. Ja, dieses Geräusch musste einfach mal sein in dieser fauvistischen Sendung mit vielen Pausen, komischen Geräuschen und was weiß ich. Also für all die, die nicht wissen, was fauvistische Sendung heißen soll, bitte zwei Sendungen vorher reinhören, denn ich erkläre das ja dort. Und ich habe keine Lust, das immer wieder zu erklären. Denn ich bin nicht wirklich böse, aber einfach nur unverschämt. Au. Naja, auf jeden Fall, dieses Geräusch musste sein, denn ich habe mir ein super leckeres Kiba gemacht. Und all die jetzt, die in Deutschland sind, die wissen, dass Kirsch-Bananensaft überall in Deutschland zu haben ist. In Bosnien gibt es das aber nicht. Ich habe ungefähr 400 Läden abklappern müssen, bevor ich Kirschsaft gefunden habe. Bananensaft habe ich nicht gefunden, das habe ich mir selber zusammengemixt und jetzt habe ich mir ein quasi halb selbst gemixtes Kiba gemacht und das schmeckt so geil, liebe Leute. Und ich bin so glücklich darüber, aber egal. Kommen wir auf das Thema zurück oder beziehungsweise noch gibt es kein Thema, eventuell ab der nächsten Sendung, denn hängt davon ab, wie viel und welche E-Mails ihr mir schreibt und was ihr mir schreibt. Und ob ihr mir schreibt, vielleicht interessiert euch das nicht, denn ich dachte eigentlich mal, ich mache, wie soll ich sagen, ich sage jetzt einfach mal, ich mache pro Sendung ein Wort, über das ich reden möchte. Und dieses eine Wort erläutere ich dann und ich lese all die E-Mails dazu. Ich bekomme ja nicht so viele. Vielleicht zum Glück, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Also mein neuer Computer funktioniert wieder. Und mein alter PC funktioniert auch. Ich habe jetzt zwei Computer hier stehen. Ich fühle mich fast wie ein Hacker. Wobei ich nicht weiß, wie Hacker sich eigentlich fühlen. Also ist diese Bemerkung eigentlich noch schwachsinnig. Aber egal, auf jeden Fall. Ich wollte euch eine Gruppe vorstellen, beziehungsweise zwei. Ich habe die Erlaubnis dazu, ich habe die angeschrieben und die sind super nett, die sind gar nicht bekannt. Die heißen Mazal, also es wird M-A-Z-A-L geschrieben. Und wenn ihr das sucht, dann müsst ihr auf Mazal MySpace gehen. Denn ansonsten findet ihr das nicht. Und Mazal, das ist wieder mal, also so wie Arkul, das ist so ein Mix aus, wie kann ich das sagen, alter sephardischer Musik und elektronischer Musik. Also Elektronik mit Sepharad zusammengemixt. Und ich finde es eigentlich nur geil. Es gibt mehrere Songs von denen. Außerdem geht mal auf die Seite, denn die sind zwei Leute. Ich stelle euch auch nebenher noch die Gruppe der Frau vor. Also beide haben noch eine Gruppe nebenher. Wobei die Gruppe des Jungen gefällt mir nicht so sehr, denn die, oder des Mannes, wie auch immer, denn die ist Elektrodub. Und ich mag kein Elektrodub, wobei die Frau hat eine Gruppe, die heißt Radio Bazar oder ist in der Gruppe, wie auch immer. Und Radio Bazar ist eigentlich nur seltsam. Und bitte geht mal auf die MySpace-Seiten davon, denn die sind wirklich gut gemacht, also halt eben wie alle MySpace-Seiten. Aber was noch viel wichtiger ist, schaut euch mal die Kleider dieser Frauen, denn die hat wirklich sowas von seltsame Kleidung. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich mich so anziehen, auf jeden Fall. Naja, ich spiele euch jetzt mal Mazal vor, erstmal, also einen von den Liedern, die ich auf MySpace gefunden habe. Ich habe das Album leider nicht hier heute Abend und ich will diesen Podcast heute Abend ins Netz stellen. Entschuldigung, ein bisschen Kiba. Ah, ich liebe Kiba. Werbung für Kiba, also Kirschbanane ist super Mix, wer auch immer das erfunden hat. Da schaue ich mir nochmal nach. Oder da schaue ich mir nochmal an. Also auf jeden Fall, hier ist von Mazal das Lied Dame la Mano, gespielt von meinen Lautsprechern. Also Entschuldigung, wenn es da so Zwischengeräusche gibt, denn mein Telefon ist hier und mein MacBook und was weiß ich. Und ins Internet gehe ich zurzeit mit meinem alten PC. Also Mazal, Dame la Mano. Und dann spreche ich noch ein bisschen weiter, bevor ich euch etwas über Radio Bazar erzähle. Also viel Spaß. So, liebe Leute, ich werde auf jeden Fall den Link ins Internet stellen, denn dieses Lied kann man auch auf MySpace hören. Ihr hört es ja immer noch im Hintergrund, denn es ist eventuell ein bisschen, oder sagen wir mal, es ist sicherlich schlechte Qualität, da ich es ja mit meinem Mikro per Lautsprecher aufnehme. Auf jeden Fall im MySpace werden die als Spanish Pop Electronica bezeichnet, und zwar Electro Seferade. Die kommen aus Frankreich, aus Poitiers, Poitou, Charente. Also, ich werde den Link auf jeden Fall auf meinem Blog draufstellen. Und jetzt, kurz zum Schluss, würde ich euch gerne das Lied vorspielen von Radio Bazar, also von dem Mädchen oder der Frau dieser Band vom Masal, und die heißen Radio Bazar, und ich finde eigentlich beide super. Ich habe mir jetzt gleichzeitig die beiden CDs geholt. Leider mag ich ja die Gruppe von dem Jungen nicht, denn ich mag nicht wirklich Elektrodub, aber vielleicht stelle ich die euch ja mal auch vor, wenn die mir ihr okay geben. Auf jeden Fall, hier sind Radio Bazar mit dem Lied Comedy. Und ich hoffe, das wird gleich anfangen. Ansonsten ist das wirklich mehr als eine fauvistische Sendung. Naja, viel Spaß beim...